Magazin. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Magazin-Ausgabe von dem Podunion. Heute Abend mit zum einen unseren berühmten Mitpodcastern, aber auch mit einem Gast. Stell dich mal kurz vor. Ja, hi, ich bin Roland, Podcast seit neuestem beim Reidinger.de Podcast und war auch letztens schon mein Magazin mit dabei. Genau, dann haben wir auch aus der Schweiz der Rico. Guten Abend, Miland. Und dann gehen wir in den hohen Norden zum Bobs und Bob. Der hohe Norden. Ja, hallo. Von mir aus gesehen ist es weit. Ja, von dir aus ist es sicherlich ganz weit oben. Hm. Genau. Guten Abend, Bob. Ja, hallo. Ich grüße euch. Ja, es ist wieder mal weit. 2 Wochen sind rum und wir treffen uns wieder wie meist gewohnt hier in der Pod-WG im Keller. Und was haben wir für Themen? Bob, willst du mal kurz durchgehen? Ja klar, mache ich. Aber erst muss ich mich kurz entschuldigen. Ich habe beim letzten Mal verschlafen. Ist wirklich so. Ich sag das hier mal so, weil ich war halt nicht dabei, weil ich habe mir keinen Wecker gestellt und bin echt eingepennt vor lauter Arbeit. Tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen. Ja. Stimmt, da haben Sie uns ja angesprochen, der MC. Meine Wenigkeit war am Flughafen. Ja, hab meine Frau und die kleinen Mädels in die Ferien verabschiedet. Ja, genau. Also ist einfach mal ein bisschen schief gelaufen bei mir. Bisschen viel um die Ohren auch und so. Na gut. Deshalb bist du heute ein bisschen fitter und voll da. Ich bin voll da und fit wie Hupe. Ja. Wunderbar. Dann zu den Themen. Ja, okay. Also wir haben so verschiedene Themen heute zusammengetragen. Bisschen bunt das Ganze auch und fangen erstmal mit einem Podcast an, der mit seiner Podcasterei ein bisschen Geld verdient. Das finden wir interessant und wollen das natürlich auch erzählen. Dann wird es ein bisschen politisch. Ja, was haben wir als nächstes? Haben wir einen Auswanderer, so wie ich das verstanden habe, der seinen Podcast jetzt wieder durchstartet. Dazu erzählt uns wahrscheinlich der Rico nachher was. Tja, dann gibt es einen Podcast, der geschlossen hat, der jetzt aufgehört hat. Da wollen wir was erzählen. Dann nochmal ein bisschen was zu der Republika 14. Und dann gibt es, ja, ich will es jetzt nicht böse sagen, aber vielleicht doch als Alternative zum Podcaster Barbecue. Es gibt da jetzt noch jemanden, der sowas organisiert. Ich weiß da nicht genau, worum es geht, da bin ich gespannt, was es da gibt. Tja, und dann haben wir noch was über Zeichnereien. Also da ist jemand, der kann gut malen. Tja, und das war's. Dann haben wir natürlich noch die Highlights zum Schluss, logisch, wie immer. Unsere berühmt-berüchtigten Highlights, genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zuallererst wie immer zu unserem Feedback über und da übergebe ich gleich mal dem Rico. Ja, es gab sehr viele Feedbacks. Schön. Erstaunlicherweise, und zwar über die verschiedensten Kanäle. Ein spezieller Kanal war gerade das erste Feedback, das kam nämlich von Christian, von der Hörsuppe. Er hat uns ja in der Ausgabe 9 äußerst viel Platz gegeben und uns ausführlich vorgestellt und unter anderem darüber philosophiert, dass es vielleicht eine Idee wäre, mit uns zusammenzuarbeiten in gewissen Dingen, weil er ja familiär und beruflich sehr im Stress ist und vielleicht könnte man da so ein bisschen Arbeitsteilung und so weiter machen. Ihr wisst alle, wir sind sehr offen für solche Zusammenkooperationen mit allen eigentlich. Haben uns sehr gefreut. Ich habe mich auch sofort mit ihm via Twitter versucht zu verbinden. Wir haben uns dann allerdings gegenseitig ein bisschen getrollt wegen der Stimme und Sprache. Er hat dann so ein bisschen sarkastisch gefragt, ob wie man das nennt, was Rico überhaupt spricht. Haha. Ich habe dann verkniffen, sämtliche deutsche Witze irgendwo auch rauszuholen und so weiter und so fort. Einmal egal. Auf jeden Fall eine wirkliche Diskussion, wie wir und ob wir und so weiter zusammenarbeiten sollen, ist leider bis jetzt noch nicht zustande gekommen. Das liegt natürlich auch daran, weil Christian an den Podlove Podcaster Workshop geht und natürlich jetzt voll in den Vorbereitungen ist und so weiter. Das ist ja aber dann die Chance, wo du ihn ankicken kannst, denn er geht ja auch schon am Vorabend hin, oder? Weil ich ja eben nicht gehe. Weil ich habe keine Zeit, dorthin zu gehen. Ja, doch nicht. Ich bin im Stress mit Arbeit und so weiter. Und er, der Klang, der Stress hat, er geht. Irgendwas läuft da schief. Egal. Ich würde doch einfach mal vorschlagen, Christian, melde dich doch irgendwann mal mit irgendwelchen Terminvorschlägen und so weiter. Und dann treffen wir uns mal online vorerst, um zu mal so sehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wenn der Bedarf wirklich da ist und so weiter, dann finden wir sicher eine Möglichkeit, uns auch mal live zu treffen. Das wäre also schön, ja. Christian, melde dich. Und berichte natürlich auch gleich vom Workshop. Dann das nächste war an normalen Feedbacks. Reiden fand das Design von Pop.be sehr gut. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, eben über das neue Auftreten von Pop.be. Ihm gefällt das sehr gut, nur er vermisst die Visitenkartenfunktion, die ja MC eben weggenommen hat, weil zu wenig Interesse und so. Und Reiden findet das sehr wichtig, dass die wieder auftauchen, und MC hat da geantwortet, er lässt sich das mal genauer durch den Kopf gehen, wie er das besser realisieren kann und dass diese Funktion wieder erscheinen wird. Er hat ja auch aktiv dazu aufgerufen, dass wenn jemand das zu arg vermisst, dass er sich melden darf, oder? Absolut, ja. Genau. Dann hat sich Dirk natürlich wieder mal gemeldet. Herzlichen Dank. Er hat sich einerseits darüber gewundert, dass iTunes immer noch so eine Marktmacht hat und dass es eben trotzdem noch wichtig ist, dass man irgendwie auf iTunes, oder dass wir alle finden, es ist irgendwo noch wichtig, auf iTunes zu sein, was es nicht wirklich ist, also nicht wichtig. Er sagt auch, er hat noch nie nachgeschaut, ob es überhaupt irgendwelche Feedbacks gab bei iTunes, also für Daimhardt. Und ja, ich finde auch, iTunes ist halt ein Verzeichnis wie jedes andere auch. Er findet es aber viel besser als die ganzen Verzeichnisse, dass innerhalb von den Podcasts weitere andere Podcasts empfohlen werden. Das bringt wesentlich mehr. Und das denke ich auch, dass das nicht nur 100-mal, sondern 1000-mal mehr bringt als irgendein Verzeichnis. Deshalb habe ich letzte Woche den Daimhardt empfohlen. Zum Beispiel. Das setzt einfach voraus, dass sich die Podcaster eben auch mit anderen Podcasts auseinandersetzen, weil sonst können sie es nicht empfehlen. Was natürlich nicht alle tun, aber wäre wichtig, also dass eben so quasi die Szene eben da sich auch ein bisschen gegenseitig promotet, weil das bringt sicher am meisten Hörer. Man nimmt sich ja gegenseitig nichts weg. Dann gab es auch noch eine größere Diskussion, die auch uns betrifft, auf Dirks Logbuch. Er hat da einen kleinen Artikel darüber geschrieben, über den Tipp, den wir gegeben haben, über Podcast. Da musste ich natürlich sofort eingreifen, weil das war kein Tipp, das war nur eine Erwähnung. Eine Info, weil Podcast ist zwar gut, im Moment auf iOS meiner Ansicht nach das Beste. Das kann sich natürlich auch wieder ändern. Vielleicht kommen die Verschollenen doch wieder. Und ich habe gerade heute gehört, dass es scheinbar bei Instacast sich etwas tut mit neuen Versionen. Aber das ist erst ein Gerücht. Wir werden nächstes Mal genauer darüber berichten. Also wir sind gespannt, ob Instacast doch wieder auftaucht. Dirk fand, dass auf Android ist Pocketcast, naja, brauchbar, aber da gibt's Besseres, nämlich bei BeyondPod nennt sich das. Ich habe das auch mal angeschaut, es ist wirklich nicht schlecht. Da ich kein Android-Gerät im Moment habe, kann ich das nicht austesten detailliert. Also ich weiß es nicht. Aber die Diskussion, die bei Dirks Logbuch abging, mit diversen Android-Benutzern, bestätigt eigentlich, dass das eine sehr gute Software ist. Spannend, weil wir hatten das vor kurzem auch, vor ein, zwei Folgen im Geek Talk, ging es darum, dass ein Hörer von uns, oder besser gesagt mehrere Hörer von uns, sich beklagt haben, dass sie keine Folgen mehr bekommen über den Downcast-App. Das haben wir dann im in einer aktuellen Podcast-Folge ausdiskutiert und eben auch von unseren Erfahrungen mit der App gemacht und haben danach relativ viel Feedback bekommen, dass doch viele Leute den Downcast nutzen und sehr zufrieden sind, die ganzen Fehler anscheinend nicht haben, die wir hatten. Ja, das Downcast funktioniert wunderbar, solange du wenige Podcasts drin hast. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Sobald du da irgendwo in größere Bereiche reingehst, so ab 50, funktioniert kritisch. Bei mir das Ding überhaupt nicht mehr. Bei mir. Ich will nicht sagen, dass das bei allen so ist. Keine Ahnung. Das ist einfach meine Erfahrung im Moment. Ist also auch kein Tipp oder sonst was. Ja, das ist rein genau. meine persönliche Erfahrung. Ich denke mir, in dieser Szene wird sich in nächster Zeit einiges tun müssen, denke ich mir. Sowohl von Downcast, Instacast wie Pocketcast, wie auch immer. Also ich hoffe vor allem, dass bei iOS etwas losgeht. Und das natürlich auch, weil viele Entwickler sagen auf iOS, das Konzept, das Bezahlungskonzept von Apple ist nicht ganz befriedigend, höre ich jetzt immer wieder. Keine Ahnung, ich bin kein Entwickler. Wenn das nicht so ist, frage ich mich einfach, wieso gibt es nicht viel mehr bei Android? Weil bei Android kenne ich eigentlich auch nur drei Sachen. Müsste das ja dort spannender sein. Also ich denke mir, das Ganze ist im Moment unbefriedigend und es schreit danach, dass Entwickler mal sich da etwas einfallen lassen. Egal wo. Und egal wie, ja. Genau. Ja, also ich bin mit meinem Downcast zufrieden. Ich bin auch immer hin und her gesprungen. Erst hast du das Instacast. Als allererstes diese Podcast-App, da komme ich nicht mit klar. Dann hatte ich mir das Instacast gekauft und da war ich erst zufrieden mit. Und dann ist es schlechter geworden. Mhm. Und ich weiß nicht wieso, es ist einfach schlechter geworden. Ja, also und dann, mein Eindruck war dort ab OS 7 ging es bergab. Ja, genau. Es war einfach nicht mehr zu gebrauchen. Genau. Ja, dann habe ich mir das Downcast gekauft und da bin ich bis jetzt noch zufrieden, aber ich habe natürlich auch unter 50 Podcasts. Ich bin irgendwo zwischen 30 und 40. Das läuft. Ne? Aber so Auto-End-Follow hattest du nicht? Also Podcasts, die du sagst, die sollen automatisch laden, weil das hatten wir eben bei einigen Hören bei uns. Gar nicht. Ich habe euren auch abonniert. Das Problem hatte ich nicht. Genau. Nein. Also war nicht nur bei den Hören bei unserem Podcast, sondern einfach wahllos quer durch die ganzen Abos, die sie hat, so bei 3, 4 sind plötzlich die Auto-Follows rausgefallen. Also die Auto-Downloads. Ja. Bei einem Update. Also, ja. Und nach einem halben Jahr bewunderst du dich, Mensch, da kam ja schon lange nichts mehr von denen. Was ist da denn los? Die haben sich relativ zügig gemeldet. Hab mich sehr gefreut, weil, ja. Ja, bei euch ist es ja auch wirklich regelmäßig, dass ihr was habt und dann merkt man das schon. Ne? Gut, ja, das natürlich. Ja, ja gut, okay. Gab es noch mehr Feedback, Rico? Ja, Christian vom Papacast fand die Folge sehr toll. Vielen Dank. Und er fand vor allem den Tipp für Commentcast, das Tool, das wir vorgestellt haben, um eben auch in anderen Ländern mitzubekommen, was für iTunes-Kommentare gemacht werden, fand er sehr gut und sehr praktisch, weil ihm ist eigentlich gar noch nie aufgefallen, dass er gar nicht mitbekommt, was in anderen Ländern läuft. Was natürlich bei sehr vielen iTunes-Nutzern so ist, dass sie das nicht wissen und Und er findet auch zu sich selbst, also Kritik an sich selbst, dass er viel zu wenig Kommentare gibt. Das liegt natürlich einfach auch daran, dass er sehr viel Auto fährt und während dem Autofahren Podcasts hört. Und dann ist es natürlich mal grundsätzlich schwierig, Kommentare abzugeben. Und dazu kommt natürlich auch noch die Problematik, dass natürlich noch keiner von diesen Podcatchern-Herstellern dazu mal irgendetwas Vernünftiges implementiert hat, um eben auch einfach Kommentare abgeben zu können. Da muss natürlich auch einiges getan werden, dass das einfacher geht und dass man schneller beim Feedback-Formular ist. Oder auch Audio-Feedbacks geben kann, was jetzt für Autofahrer zum Beispiel praktisch wäre oder sowas. Ich mache das immer mal mit meinem Handy, da nehme ich gerade dieses Sprachmail-Ding hier, kann ich kurz aufnehmen, hinschicken, fertig, weg. Ja, aber eben schon, also, du musst ja irgendwo das Ganze aufnehmen und dann musst du irgendwie schauen, was es für E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas, dass du es hinschicken kannst, oder? Ja, den Aufwand habe ich schon, ja. Klar, aber ich hab doch hier mein Aufnahmetool, ne, drücke ich auf Aufnahme und dann gleich versenden an E-Mail-Adresse. Aber wenn du das ja sowieso schon auf deinem Handy anhörst, was spricht dagegen, dass es direkt im Podcast-Catcher. Also Podcatcher, ein Knopf gibt, du drückst drauf, sprichst da was ein, stopp und schon ist es beim Podcast. Ja, das ist wieder genau das, ne? Also es muss was rein, da muss irgendwas gemacht werden. Genau. Ja, klar. Das hakt an allen Ecken und Enden. Genau. Und dann gab es natürlich, war ich natürlich total gespannt, was jetzt auf iTunes passiert. Nach unserem Aufruf so. Dachte ich, da passiert ganz viel. Ja, Pustekuchen. Ein Feedback gab es zusätzlich aus Deutschland. Von jemand, der heißt, was gehört hier rein? Ist so das Klassische, wenn man ein Formular ausfüllt. Ja, dass man das so eingibt. Wer auch immer das ist, gab uns aber 6 Sterne. Und der Kommentar, qualitativ gut, sowohl technisch als auch die Auswahl der Themen. Macht weiter so, find es klasse. Vielen Applaus. Dank für die 6 Punkte. Für alle Hörer, die uns bei iTunes nichts gegeben haben, buh! Das nur so als Nebenbemerkung. So ich kann nicht schon wieder aufrufen machen, sonst flippt Dirk aus. Also darum halt mal auf diese Art. So ganz stimmt das nicht. Ich habe mich bewegen lassen, beim Podcasting einen Kommentar zu hinterlassen. Ja, das ist nicht unser Podcast. Aber es ist hier draus entstanden aus dieser Folge. Nächstes Mal bei dir bedanken. Es geht mir nicht ums Bedanken. Ich habe mich angesprochen gefühlt und ich war da in iTunes und ich habe insgesamt 7 Podcasts bewertet. Und ich glaube, im Bob habe ich auch was hinterlassen auf iTunes. Und den Magazin-Podcast nicht, den findest du scheiße. Nee, wieso soll ich mich selber beweihräuchern? Das wäre interessiert das irgendwer? Du weißt genau, dass es dort nur um die Punkte geht. Ja, aber wie das dann ausschaut. Feedback kommt man überhaupt irgendwo in ein... wird man irgendwo wahrgenommen. Wie schaut's aus, wenn die einzigen 2 Kommentare in der Schweiz vom Rico und von mir sind? Doch sowieso niemand. Gut. Ja gut, dann mache ich auch einen. Dann haben wir einen aus Deutschland auch noch dabei. Ja. Wenn es uns halt niemand Kommentare gibt, kommentieren wir uns selbst. Wahrscheinlich hört auch niemand den Podcast. Also wir hören den Podcast selbst. Wir machen hier eigentlich auf Selbstgespräch. Aber egal. Das waren alle Feedbacks. Ich hätte noch eins. Ah, ja. Wollte ich eigentlich direkt anbringen an den MC, aber ist ja leider heute Abend nicht hier. Oder soll ich auch sagen, hallo MC? Nee. Auf jeden Fall, Podbee, ganz geil. Gefällt mir. Ich durfte es ja schon ein bisschen in dem Sinn vortesten, weil ich die Profile selber anlegen konnte vorher. Und mir gefällt das unglaublich, wie das im Flat-Design ist und die Funktionen, die ganzen Knöpfe und alles, was man da anbringen kann. Ganz geile Arbeit. Mach weiter so, MC. Ja, der hat wirklich gezaubert, das muss ich auch sagen. Ja, wie sagt er immer, sein Fu, oder was war das? Genau, da ist ganz viel Fu drin. Und wenn Martin klarkommt mit Formularen, das heißt wirklich etwas. Das ist ein Riesenkompliment. Das ist ein Ritterschlag. Ich frage jetzt nicht nach, was das heißt. Ja, du sagst, es ist nicht so kompliziert, es ist kompliziert, es ist kompliziert. Wenn du damit klarkommst, dann heißt das doch, es ist perfekt. Definitiv, das ist für, genau, Dummies gemacht. Oder Poughkeepsies. Nee, lassen wir das. Gehen wir zu unseren Themen über. Oder wollte der Roland noch was sagen vorher? Ach, ich mache heute einen Schweige-Podcast. Er ist unser Schweiger heute. Ich bin fürs Hintergrundrauschen zuständig. Mit der unbereinigten Spur. Dann würde ich sagen, erstes Thema ist, wie Bob vorher schon angesprochen hat, Insert Moin, ein Gaming-Podcast, also gar ein täglicher Gaming-Podcast. Und die verdienen jetzt Geld, Rico. Ja, richtig. Also Insert Moin kennt man natürlich also in der Gaming-Szene unbedingt. Ist natürlich so ein Kult im Prinzip. Ein sehr wichtiger Podcast und auch ein sehr guter Podcast. Und ich höre den nicht immer, aber... doch oft, obwohl ich kein Gamer bin, weil ich ihn recht witzig gemacht und macht Spaß, ihn zu hören. Und scheinbar hören sie auch uns, was uns natürlich freut. Wir haben ja letztes Mal über diese Plattform gesprochen, Patreon. Ich habe bis jetzt noch nicht kapiert, wie man es ausspricht. Patreon, genau. Und sie fanden, hey, es ist also nicht so, wie wir es dargestellt haben ursprünglich, nämlich dass es so quasi ein Konkurrenzprodukt zu Flatter ist, sondern was dort eben möglich ist, man kann dort regelmäßig so quasi ein Abo aufgeben. Ja, also im Sinn, ich spendiere monatlich, was weiß ich, $2 für diesen Podcast. Und dass das funktioniert, haben sie einfach kurzerhand mal unter Beweis gestellt, nämlich, sie sind im Moment, nehmen sie $820 pro Monat ein. Was ich doch sehr beachtlich finde. Also das sind doch langsam Zahlen, die man anschauen kann. Für ein deutsches Produkt, also deutsch sprechendes Produkt, nicht Englisch, genau. Wow. Also ich habe mir das ernsthaft überlegt, für andere Podcasts, die ich zuständig bin, auch einzurichten. Für die Podunion Podcasts jetzt weniger. Allein aus dem Grund heraus, weil es ist keine Finanzfrage bei uns, sondern eine Mitarbeiterfrage, die wir dringend suchen, also Leute, die mithelfen. Und die werden wir sowieso nicht bezahlen können. Also es ist keine Geldgeschichte. Aber für andere Podcasts kann das natürlich absolut eine Einnahmequelle sein. Ja, die auf jeden Fall höher sind als Flatter, weil die Flatter-Einnahmen doch in letzter Zeit sehr stagnieren, sagen wir das mal so. Ja, da muss man schon froh sein, wenn man die Serverkosten bezahlt kriegt, genau. Was ja meist schon nicht klappt. Und das wäre ja auch schon mal schön, ja. Wenn man wenigstens die Unkosten gedeckt hätte. Also für jeden Podcast wäre das schon mal sehr angenehm, oder? Ja, das klappt meist nicht. Ja, und darum ist eben mal die Frage, ob es über Patreon, ob es jetzt einfach an der Plattform liegt. Also ob Flatter da einfach blöd ist, weil das irgendwie nur diese Mikrodinger da gibt und keine größeren Beträge. Nicht mehr gibt, ja. Gibt es vielleicht, wären die Leute ja bereit, mehr zu zahlen, regelmäßig mehr zu zahlen. Und das könnte man natürlich über diese Plattform einfach ausprobieren. Also es ist ein Ausprobieren. Wieso nicht einfach mal ausprobieren? Man verliert ja nichts dabei. Definitiv. Spannend ist noch, 827 sind es aktuell jetzt. Geteilt durch die 137, da ist etwas mit $6 pro Person quasi. Natürlich logisch, also im Schnitt gerechnet. Ja. Das ist ein schöner Betrag, ja, finde ich. Das ist doch schon ziemlich. Ja, wenn man es eben vergleicht mit irgendwie Flatter, die 0,0 irgendwas Einheiten, genau. Die man da erhält. Genau. Das ist dann schon... Also ich fand das sehr beachtenswert, was einerseits für Insert Moin spricht und natürlich auch für Patreon spricht. Also ich finde, sollte man anschauen, und falls irgendwer von unserem Zuhörer da auch noch andere Erfahrungen hat damit oder eigene, egal, positiv, negativ und so weiter, meldet das, das wäre doch irgendwo noch spannend zu sehen. Ja, dazu kann ich auch mal kurz was sagen. Erzähl. Ich finde schön, dass bei diesem Gaming-Podcast dieses Tag gibt, dass man nach Linux-Spielen sortieren kann. Das ist ja relativ selten der Fall. Ich muss jetzt zwar ein bisschen suchen auf der Homepage, um das rauszufinden, aber ich finde es immer einfach positiv erwähnenswert, wenn sich Leute um Multiplattform kümmern und speziell das Ganze dann auch zu filtern ist. Ein kleines Lob an den Podcast. Okay. Ist mir gar noch nicht aufgefallen, dass das möglich ist. Aber ja, das ist natürlich gut. Ist versteckt, also, ja. Aber gibt's. Macht natürlich Sinn. Aber eben, also du kannst dort einfach auswählen, Windows oder Linux. Man kann unter Spiele, bei Freeware kann man dann zwischen PC, Mac und Linux wählen. Okay. Nicht schlecht. Dann muss ich da auch wieder mal reinschauen. Vielleicht finde ich ja auch wieder mal ein Spiel, das mich fasziniert. Die Chance ist zwar klein, aber maybe. Dann würde ich sagen, gehen wir vom Thema Geld verdienen in den Bereich Politik. Fokus Europa. Meinst du, Rico? Verliert man sowieso nur Geld, oder was? Nee, es geht eigentlich einher, ne? Oder? Beim einen Ort verdienst du es, am anderen Ort lieferst du es ab, oder wie geht das da mit Europa? Das erklärt uns doch bald ein Podcast, oder? Ja, jetzt wissen schon alle, um was es geht. Es geht um Europa. Nee, eigentlich geht es darum, die Heinrich-Böll-Stiftung hat sich überlegt, auch einen Podcast zu produzieren. Und hat sich natürlich überlegt, wer könnte ihnen da unter die Arme greifen. Und es war natürlich klar, dass das Tim Pritlov sein wird. Eigentlich wollte Holgi das eigentlich auch machen, aber da die Heinrich-Böll-Stiftung von den Grünen gegründet wurde und Holgi ja nicht unbedingt den Grünen sehr zugetan ist, ist auch irgendwie nachvollziehbar, wieso das der Auftrag Tim bekam. Kannst du noch ein bisschen was zu der Stiftung sagen, außer dass sie von den Grünen kommen? Nicht gut. Keine Ahnung. Das Spezielle daran ist eigentlich, oder was mir speziell daran gefällt, ist eben dieser Podcast. Der Podcast heißt Fokus Europa und dreht sich um Europa. Und ich finde das eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weil, wenn man so auf der Straße hört, die Leute, also der Otto-Normalverbraucher findet die furchtbare EU und furchtbar und was weiß ich was alles. Und wenn man so ein bisschen zuhört, da werden Sachen durcheinander gebracht und die Leute wissen gar nicht, was wie eigentlich zusammenhängt und. Und dass es da auch diverse Organisationen gibt, die sich natürlich jetzt Europa irgendwas nennen und eigentlich mit der EU eigentlich gar nichts am Hut haben. Und jeder hat das Gefühl, oh, wenn es von da kommt, dann ist es wichtig. Was natürlich Quatsch ist. Bis hin, also wir haben das in der Schweiz sehr gemerkt, weil der Europarat hat die Empfehlung rausgegeben, die Prostitution zu verbieten. Was in der Schweiz gleich so eine riesen Fernsehdiskussion, was weiß ich, was ausgelöst hat. Man einfach, man muss finden, oh Leute, gehen wir ins Mittelalter zurück oder was ist los? Also ich denke mir, es ist sehr wichtig, dass wir über Europa diskutieren, also dieses Konstrukt, dieses politische Konstrukt, wie das ist und dass mal genauer erklärt wird, wie funktioniert das Ganze eigentlich, was ist die Idee dahinter und. Und darum habe ich auch mal in die erste Folge reingehört, wo Tim mit, wie heißt dieser Herr? Eckhard Stratenschulte. Genau, Eckhard Stratenschulte gesprochen hat und auch wenn das Bild von ihm jetzt nicht wahnsinnig sympathisch war, aber das, was er rausgelassen hat, war extrem interessant. Also wieso die ganze EU entstanden ist und wie das ein bisschen zusammenhängt und wie das abläuft, so einfach mal Basic-Einführung, wie das politisch läuft, fand ich extrem interessant und sehr spannend und ich bin sehr gespannt, was in Zukunft da kommen wird. Also ich finde das ein super Projekt und werde auf jeden Fall alle Folgen gespannt anhören. Aber meinst du, dass die Leute, die auf der Straße diese Sachen durcheinander werfen oder würfeln, sich diesen Podcast anhören würden? Was leider ja nicht. Also die das hören, die wissen schon, was das ist, glaube ich, ne? Ich denke mir, nicht alle, die das hören, wissen das. Also schon in dieser, also ich halte mich ja politisch für einigermaßen gebildet. Schließlich war ich da mal Lehrer in Staatskunde und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich in diesem Basic-Podcast doch einiges wieder erfahren, das ich nicht wusste. Also es ist schon eine sehr gute Einführung. Und ich denke mir, es geht doch, Politik muss auf der Straße stattfinden. Und klar, es wird in der nächsten Zeit natürlich eine größere Diskussion geben über, sollen die Deutschen in der EU bleiben oder nicht? Und England rein, raus und in der Schweiz sowieso rein, raus oder überhaupt und so weiter und so fort. Und das ist eine wichtige Diskussion. Und das geht natürlich nur, wenn du einen gewissen Background hast. Und wenn einfach wieder ein bisschen mehr Leute ein bisschen mehr wissen, wie das Ganze funktioniert, dann ist die Diskussion vielleicht auch irgendwie ein bisschen besser, weil sie konkreter ist. Ich denke mir halt auch, wenn verschiedene Podcasts sich wiederholen, ist es ja auch gut. Wiederholung ist ja ein guter Effekt zum Lernen. Und ich lese mir auch zu verschiedenen Themen mehrmals unterschiedliche Texte durch. Entsprechend, wenn es nochmal einen Podcast gibt oder überhaupt mal einen Podcast gibt, der den Komplex Europa oder EU-Politik erklärt, beziehungsweise das Funktionieren der EU, oft genug kann man den meiner Meinung nach gar nicht hören. Und ich denke mir, es haben sich alle damit auseinandergesetzt, als die ganze EU gegründet wurde. Und jetzt haben wir doch eine gewisse Erfahrung inzwischen, wie sich das so abspielt und. Und ich denke mir, die meisten haben sich auch irgendwie wieder vergessen, wie funktioniert das eigentlich und wer ist für was zuständig und so weiter. Und dass das wieder ins Leben, also in das Bewusstsein zurückzurufen und eben mit diesem politischen Ding auch umzugehen, ist eben wichtig, weil es mal bringt ja nichts, wenn man irgendetwas nicht gut findet, einfach findet, das scheiß Brüssel. Und das geht's ja nicht, sondern was kann man als Bürger damit tun, da, wer ist für was zuständig, wo muss man Einspruch haben und. Und wie werden Entscheidungen, die in Brüssel gefällt werden, wie kommen die eigentlich nachher überhaupt wieder in die einzelnen Länder, Regionen etc. zurück? Und das wissen die wenigsten Leute. Ist das ein zeitlich begrenzter Podcast oder weiß man da was dazu? Denke ich nicht. Also ich denke mir, das ist ein Thema, über das kannst du 2000 Folgen machen, oder? Ja. Gut. Hat ja schon 5 Stück aufgenommen, oder? Ja, hat soweit ich weiß. Gesagt, ja. Also hoffentlich kommen bald die nächsten Folgen online. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir von einem Thema, was bald geht, zu einem Thema, das wieder gekommen ist. gekommen ist. Nee, wir haben schon mal darüber gesprochen. Es gibt ja einen sehr bekannten schwulen Podcast, der heißt einfach Schwul. Also der Podcast heißt einfach Schwul. Und dort war ja das Problem, der wird eigentlich von Phil und, um Himmels Willen, jetzt habe ich den zweiten Namen vergessen, gemacht, also von zwei Leuten aus Bielefeld, wurde der ursprünglich gemacht. Nachbarschaft. Von hier, ja. Oh, ja, 20 Kilometer. Das war ein sehr guter Podcast und im letzten Frühling haben sie aufgehört, rein aus dem Grund heraus, weil Phil ist zu seinem Mann gezogen nach Barcelona. Und wir haben ja darüber berichtet und fanden das sehr schade und haben hoffentlich gehofft, dass er so schnell wie möglich wieder zurückkam. Also zurückkommt in den Podcast vor allem, nicht von seinem Mann, das soll er um Himmels Willen bleiben. Und dann hat man ihm leider sehr lang nichts mehr gehört und wir haben ihn sehr vermisst. Und jetzt hat sich Phil mit einfach schwul, mit dem einfach schwulen Podcast wieder zurückgemeldet. Mit seinen Kollegen zusammen podcasten sie jetzt. René heißt er, der Kollege. Ah ja, genau. Genau. Und sie haben da mal die erste Folge aufgenommen, also nach der Pause jetzt wieder. Die Gesamtsituation heißt das Ganze und da haben sie wie immer auch Themen durchgenommen, die auch absolut für Nicht-Schwule interessant sind. Also es geht da nicht nur um, wo die besten Saunas sind in Barcelona oder so. Das kommt auch, aber ja. Sondern es geht natürlich auch um irgendwie interessantere Themen, auch für Nicht-Schwule. Zum Beispiel fand ich sehr interessant die ganze Diskussion über das Outing der Sportler. Was hat das für Einflüsse? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Und was kann das auch für Konsequenzen zum Beispiel im Fußball sein? Also für die Fußballer. Wieso haben sich dort viele schwule Fußballer noch nicht geoutet? Und wieso ist es auch verständlich, dass sie es noch nicht mehr gemacht haben? Dann die ganzen Bildungspläne in Baden-Württemberg. Muss man sich jetzt speziell anhören. Ich will das jetzt nicht ausführen, wieso das beachtenswert ist, was dort passiert. Und viele andere spannende Themen, die sie da nehmen. Also ich hoffe, dass da wieder wesentlich mehr Themen kommen, weil ich finde das ein sehr beachtenswerter Podcast, auch für Nicht-Schwule. Ändert das was dran an der Hörgewohnheit, wenn man nicht schwul ist? Also so. Also du bekommst kein AIDS und du musst kein Gummi über dein Kopfhörer drüber ziehen oder sonst irgendwas. Einfach zuhören, wie jeden anderen Podcast auch. Oder wie meinst du das? Naja, ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, dass es reine Themen gibt, nur für Schwule. Ja, doch, das macht natürlich schon Sinn. Finde ich halt nicht. Also es geht natürlich schon um schwule Politik, ja, im Endeffekt. Klar. Also zum Beispiel bei der Bildungsplan bei Baden-Württemberg geht es natürlich wirklich darum, inwiefern sollten in den Schulen, zum Beispiel in den Schulbüchern etc. natürlich eben auch Schwule dargestellt werden. Im Sinn von, ja, du siehst natürlich zum Beispiel im Rechnen, so, im Dreisatz, oder? Mutter, Vater, Kind, bla bla bla, machen irgendwas und jetzt musst du irgendwas ausrechnen. Und dort wäre natürlich von der schwulen Community her interessant, wenn halt eben auch mal ein schwules Beispiel drin wäre. Jetzt nicht, weil das wichtig ist für die Mathematik, aber dass gerade bei den Kindern irgendwo klar ist, dass das, Anführungs- und Schlusszeichen, ganz normal ist. Normal ist es sowieso, aber den Kindern leuchtet das noch nicht ein. Dass das eben gerade auf den Spielplätzen aufgehört wird, eben wenn sie Fluchwörter brauchen, dass es heißt, ich bin schwul. Oder? Genau um das geht's. Und das sind solche Sachen, die zum Beispiel wichtig sind. Oder? Und das hat ja mal grundsätzlich nichts mit schwul zu tun. Also schon, aber nur indirekt, sondern das sind einfach gesellschaftspolitische Themen, die natürlich auch für Nichtschwule interessant sein können, da einen gewissen Eindruck zu bekommen. Oder dass man immer noch Fußballclubs unterstützt, die intern massiv homophob sind. Finde ich, das geht jetzt gerade sämtliche Fußballfans an. Und das ist doch sehr schlimm, finde ich. Ja, ich sehe das bei dem Podcast ähnlich wie beim Fokus Europa. Auch wenn die über Transsexualität und Transunterschiede, Queer- oder Intersexualität sprechen, da gibt es einfach meiner Meinung nach noch sehr viel Aufklärungspotenzial so und entsprechend hören, sich auf neue Perspektiven einlassen und damit klarkommen im Idealfall. Ich denke mal, das wirst du sowieso vorher schon müssen. Ansonsten wirst du dir wohl den Podcast nicht anhören. Das ist ja das Thema, ne? Versteht ihr, wie ich meine? Ja, vielleicht ist es gerade eine Möglichkeit, gerade für Leute, die finden, sie kennen, also das Gefühl haben, was ja garantiert nicht stimmt, aber sie das Gefühl haben, sie kennen keine Schulen und dementsprechend haben sie keinen Zugang zu dieser Welt und können das nicht nachvollziehen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, so die Schule-Sicht oder die Schulproblematik auch zu hören, jetzt ohne dauernd irgendwie zu hören, ficken, bumsen, Sauna. Was ich nachvollziehen kann, das ist für Heterosexuelle jetzt nicht unbedingt unterhalten und langweilig, weil, ja. Und es gibt sehr viele schwule Podcasts, die einfach sehr stark in diese Richtung gehen und einfach schwul ist einfach nicht so. Das finde ich sehr schön. Okay. Gut. Ich werde mich mal reinhören. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Heute haben wir es wirklich ganz lustig. Von Kommen und Gehen und jetzt geht wieder jemand. Der Making-of-Podcast. Ja, gehen tut er nicht unbedingt. Er schließt einfach seinen Zyklus ab, so würde ich das jetzt mal nennen. Wir haben ja schon schön formuliert. Wir haben ja schon mal vorgestellt, Jörg Buttweg, der Herr mit der wunderschönen tiefen Stimme, hat ja bei Making of Podcasting jetzt eine Serie gemacht, nämlich eine Einführung ins Podcasting. Also wirklich ganz einfach, wie macht man Grundlagen und so weiter und so fort. Und jetzt hat er die 9. Folge rausgebracht und hat gleichzeitig so die Serie abgeschlossen. Weil er findet, jetzt wissen die Hörer alles, was man zum Podcasten braucht. Jetzt könnt ihr anfangen. Und das finde ich natürlich gut, weil ja, mehr braucht man eigentlich nicht zum Anfangen, weil die ganze Podcasterei ist so schwer auch wieder nicht. Gleichzeitig bedauere ich persönlich jetzt natürlich auch, dass Jörg im Moment... Er macht zwar auch noch andere Podcasts, also Geocaching und so weiter und so fort. Interessiert mich leider nicht ganz. Aber ich hoffe natürlich, dass Jörg bald wieder eine neue Serie macht von irgendeinem Thema, das mich auch wieder fasziniert. Also ich finde es ein sehr schöner Podcast. Und wer sich da noch ein bisschen einhören will oder da noch Basisinformationen zu Podcasting sucht, hört euch das an. Und Jörg, vielen Dank und wir hoffen, dass wir dich bald wieder hören. Ja, finde ich gut und konsequent, dass er das nicht unnötig in die Länge zieht. Und wenn er alles gesagt ist, dann ist es halt gesagt und gut. Hm. Kann man sich neuen Themen widmen, ja. Ja, vielleicht kann der Rico jetzt ja mit dem Geocachen anfangen. Ja, ich geocache ja auch ab und zu, weil wir haben in der Schweiz ganz berühmte Geocaching-Podcasts. Und ich höre mir das an, nur ist für mich Geocaching etwas, wo ich lieber mache als hören. Aber da bin ich wahrscheinlich anders als andere. Und mich fasziniert jetzt noch viel mehr, ich vergesse immer diesen Namen. Geocaching in der Stadt. Da gibt es einen speziellen Namen dafür. Habe ich vergessen. Egal. Reidinger was gehört, genau. Ja, und das finde ich geil. Vor allem, da muss ich jetzt nicht extra weit außerhalb die Stadt, bis ich da endlich mal und so weiter und so fort, sondern ich kann es immer sofort tun. Das ist lustig. Into the Wild. Into the Wild. Die meisten wissen wahrscheinlich, was das für ein Titel ist. Das ist nämlich der Titel der Republika 2014. Wir können ja leider nicht an die Republika gehen und leider auch nicht an den Podlove Podcaster Workshop. Weil wir arbeiten müssen. Irgendwer muss ja auch noch arbeiten, mal zwischendrin. Jetzt interessiert uns natürlich absolut, weil uns natürlich die Themen natürlich genau gleich interessieren, wo findet was statt und wie kann man das... mitverfolgen, also wo findet man die ganzen Aufnahmen etc. auf dem Netz. Beim Podlove Podcaster Workshop war eigentlich letztes Mal besprochen und man hat darüber diskutiert, man sollte ja irgendwo eine Seite machen, wo man das Ganze verlinken könnte. Also alle Podcasts, die dort aufgenommen werden, wären sehr spannend, dass man so ein bisschen eine Übersicht hat. Mir ist nicht bekannt, dass es so etwas gibt. Vielleicht kommt irgendetwas auf der Meta-Ebene, ich weiß es nicht. Ja, Schade, vielleicht trotzdem noch. Das kann ja auch ganz spontan passieren, ist ja keine Wahnsinnssache. Das Einzige, was ich bis jetzt momentan gehört habe, ist, dass die Hörsuppe mit Fast Forward den wieder reaktiviert, diese Linie, diesen Kanal, und da etwas machen will. Allerdings hat er das vor einem Jahr schon gesagt und dann ist dann doch nicht wirklich was gekommen oder nicht viel gekommen. Also wir hoffen jetzt, Christian, dieses Mal aber, lass uns da nicht im Stich. Wir wollen Background-Information. Letztes Jahr war üben, Rico. Okay, kann man so sehen. Dann gilt es jetzt ernst. Genau, unterschrieben. Und die Republika, da wird natürlich wieder sehr viel gemacht und das wird auch wieder sehr spannend und wird uns auch lange beschäftigen mit Nachschauen. Einerseits haben wir auch in den Shownotes wieder verlinkt, weil das wissen viele nicht, wo man das nachschaut. Das ist dieses Republika-Archiv. Dort werdet ihr alles finden, also alle großen Vorträge. Und wenn man so das Programm anschaut, das ja bereits veröffentlicht ist, da sind sehr viele sehr spannende Themen drin. Also das wird sehr interessant. Und natürlich das Sendezentrum von Tim und den WikiGeeks-Leuten ist natürlich auch wieder organisiert, wird auch dieses Mal von der Republika sogar groß promotet. Also das wird sicher auch wieder sehr interessant, Background-Informationen dazu bekommen, und sie werden sicher jeden Tag eine Sendung machen, vielleicht sogar mehr und vielleicht dieses Mal auch wieder, wie sie es im ersten Mal gemacht haben, so mit springenden oder laufenden Reporter herum, dass sie vielleicht reinschneiden oder sowas. Also da sind wir wieder sehr gespannt. Da bekommt man doch einiges wieder mit, auch wenn man nicht in Berlin ist. Wieder mal WikiGeeks. Lang ist's her. Dort gibt es ja auch das Gerücht, dass sie noch diesen Sommer wieder anfangen. Ohne Sommerpause? Ja, also nach bald zweijähriger Sommerpause nochmal Sommerpause. Naja. Aber das ist nur ein Gerücht. Wir warten ab und werden berichten. Gut, dann haben wir noch etwas zu dem Thema. MC, du gehst auch nicht an die Republika. Nee, ich bin mit Arbeit zugesemmelt. Ich habe da leider keine Zeit dafür. Ich wollte, wäre ganz gerne hingegangen, aber hat nicht sollen sein. Schade. Und Roland auch nicht. Der ist schon dort. Nee, ich habe da leider keine Zeit, ich muss da arbeiten. Also in der Podunion sind sie alle fleißig. Gut. Wir haben im letzten Jahr, oder einige von euch waren am Podcaster Barbecue, was auch wieder in diesem Jahr ja stattfindet, haben wir ja schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen. Und da gibt's jetzt eine Alternative, in Konkurrenz. Was ist das, Rico? Ja, also Konkurrenz würde ich es nicht bezeichnen. Eben, es ist das Woodstock für Podcaster. Ist doch schon mal grundsätzlich eine heiße Idee. Man nennt das Podstock.de. Das wird so, wie Sie es beschrieben haben, so ein Mix sein zwischen einem Festival oder einem Treffen im Festivalcharakter mit Barcamp. Und sie haben sich da große Ziele gesetzt. Also sie, ein Thema zum Beispiel ist, wie schaffen sie es so schnell wie möglich, 1500 Besucher zu haben? Wow, das ist schon kräftig. Also ich finde das sehr spannend. Das Ganze wird von Christian Cordes von Netcop Podcast organisiert und von Branko Kanak, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, von Wasserdrachen-Podcast. Kenne ich beide nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Der dritte, den kennt man natürlich, Sven von Kulinarikast. Also den kennt jeder. Die drei organisieren das Ganze und ja, was eben, oder was Martin auch angesprochen hat, das Ganze ist zwischen 29. und am 31.8., also Ende August, und wir wissen ja, Anfang September ist der Podcaster Barbecue, weil das findet im hohen Norden statt. Man hat irgendwo das Gefühl, dass das Ganze sich irgendwie konkurrenziert, aber ich denke mir, dass wenn sowohl Kontakt hat mit den Podcast-Barbecue-Leuten wie auch mit dem Podstock, wird es da schon eine Absprache geben. Also ja, wir sind sehr gespannt und ich finde das also grundsätzlich eine sehr schöne Idee. Ja. Also wir sagen immer Mitbewerber. Wir sagen Mitbewerber. Ihr habt immer von Konkurrenz gesprochen und so. Wir haben dann Mitbewerber abgeschwächt. Ich denke weder, dass es ein Mitbewerber noch ein Konkurrent ist. Es kann nicht genug stattfinden grundsätzlich. Das ist natürlich innerhalb von wenigen Wochen relativ nahe zusammen, dass jetzt stattfindet. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach dieses Jahr unglücklich organisiert. Aber ja, also der Podcast der Barbecue findet ja immer irgendwo anders statt und das wäre ja vielleicht mal der richtige Moment, den Podcast der Barbecue nächstes Jahr mehr in den Süden zu verlegen und dann haben wir etwas im Norden und etwas im Süden. Ja, und was ich in der Einleitung gesagt habe, hier als Alternative, das ist auf jeden Fall nicht richtig, denn eine Alternative zum Podcast der Barbecue kann es ja gar nicht sein. Also was es ist, wir wissen es nicht. Es ist beides sehr interessant, beides sehr spannend und ich, ja, ob wir dabei, also ob ich dabei sein kann, weiß ich noch nicht, bei beiden Sachen nicht, aber wir werden auf jeden Fall davon berichten, was da abging und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall ganz toll, wenn da mehr Veranstaltungen stattfinden für die Podcasts. Definitiv, und Sie haben Free Wi-Fi, also muss ich mir da noch was überlegen. Jetzt gehst du extra schwer in den Norden, damit du surfen kannst. Kostenloses Wi-Fi haben, genau. Ich hätte eine Idee, der kann doch bei mir pennen die Woche dazwischen. Da kann er ein bisschen mit buckeln. Ich bitte dir einen Schlafplatz, kostenlos. Da muss ich also nicht das Deluxe-Seminarhaus wählen? Ja, die eine Nacht. Gut. Aber die Woche dazwischen kannst du mit nach Lippe kommen. Dann zeige ich dir hier mal alles. Schlafe ich im Keller. So die Baustellen. Ist ein Angebot, ist ein Angebot. Es steht auf jeden Fall. Ja. Also meine Registrierung bzw. Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Very early bird im Seminarhaus. Für die 85 Euro. Genau, die gebe ich aus. Und gehst du auch ans Podcast-Barbecue? Sobald ich genauere Infos dazu habe und einen Kumpel in Hamburg gefragt habe, wie es mit dem Pennplatz aussieht, aber sicher doch. Also dann haben wir schon mal jemand, der uns davon berichten kann. Muss. Also muss, ja, also Mikrofon in die Hand drücken und tu was. Hat ja free Wi-Fi. Gut. Er bestätigt das nicht, ne? Er nimmt das mit dem Schweigen relativ ernst, ja, irgendwie. Ich werde auf jeden Fall Fotos von Bob zwischendurch machen, wenn ich ihn beim Arbeiten begutachte. Okay. Perfekt. Elfenbein-Bungalow karikatiert die Podcaster. Ja, und sie freuen sich sogar darüber. Das ist doch schön. Das macht er auch gut. Er macht das fantastisch. Also Eric ist ein Karikaturist und auch er hat einen sehr lustigen Blog. Also der ist schon mal grundsätzlich sehr beachtenswert. Und da hat er jetzt angefangen, Podcaster zu karikieren und hat mal NFSW eine Karikatur gemacht und über Huxilla. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt anschauen und vor allem schaut genau hin, weil es hat so viele Kleinigkeiten drin, die extrem witzig sind. Ich fand das eine super Idee und er kann das auch fantastisch gut und finde das ein Projekt, das man unbedingt unterstützen muss. Leute, Elfenbein-Bungalow hat auch einen Flatter-Knopf und das ist wieder mal etwas, das man unbedingt drücken muss. Also, jetzt sofort tun. Gut. Nee, ich glaube, somit haben wir unsere Hauptthemen durch oder unsere Infothemen durch. Ist irgendwas noch, was wir nicht drin hatten, MC, von dir noch? Nee. Nö. Passt. Gut? Passt, dann ja. Würde ich sagen, gehen wir zu unseren berühmt-berüchtigten Highlights. Bob, was hast du uns mitgebracht? Ja, also ich habe heute einen Podcast, den es schon ziemlich lange gibt. Ich glaube, seit 2006. Da habe ich nicht so genau nachrecherchiert, muss ich leider gestehen. Aber ja, das ist ein Nachbar von mir aus Löhne, der Christian. Und der hat den Podcast Podcaster sein ist doof. Das ist erstmal der Titel, das ist ein Personal Podcast. sein ist doof. Ja, es macht ihm aber scheinbar doch Spaß, denn der erzählt so aus seinem Leben halt, hat auch Edeka-Märkte. Der hat irgendwie 3 Edeka-Märkte, glaube ich, und hat da viel Kontakt zu Kunden, die sich schon mal ein bisschen daneben benehmen. Wo wir bei daneben benehmen sind, das tut er sich auch ab und zu mal. In seinem Podcast gibt's denn schon mal das ein oder andere Bäuerchen. Und ja, aber wenn er so von seinen Kunden erzählt und wie die so sind und so, ja, ich kriege da manchmal echt ein bisschen das Lächeln, wenn ich so das höre. Und ja, finde ich gut. Er hat außerdem auch noch einen anderen Podcast, wo er dann öfter mal drüber berichtet. Er kommt auch der Metal-Szene, daher kenne ich ihn. Und ja, wollte ich hier mal empfehlen, weil ich noch nicht genannt hatte. Und er ist jetzt auch über 1000 Folgen. Also er macht das wirklich schon eine ganze Ecke. Tja, Podcaster sein ist doof. Das ist der PodSafe-Metal-Pilot. Genau, der ist das. Dings, gell? Ja, ja. Ja. Du kennst den? Ja. Ja, siehst du. Genau, der ist das. Na da. Mal wieder was zum Abonnieren gefunden. Tja. Die liebe Zeit. Besten Dank an deiner Stelle, Bob, für den Tipp. Nicht dafür. Dann ziehe ich gleich weiter. Ich habe eine Empfehlung, die ist relativ alt, habe ich heute mit Erschrecken festgestellt. Es geht um die aktuelle Folge des Hackerfunks. Rico, die ist irgendwie anfangs Monat, glaube ich, ging die raus, oder? Ist auf jeden Fall schon länger her, ja. Genau. Ich habe wenig Zeit in den letzten Wochen, Monaten leider gehabt zum Podcast hören. Deshalb bin ich ziemlich hinten nach. Aber ich kann das jedem empfehlen, der sich immer noch ein bisschen über WhatsApp und solche Alternativen unterhalten möchte oder besser gesagt informieren möchte. Weil sie haben da eine Alternative aufgetan, die die ganzen Mainstream-Medien wie Fernsehzeitung und was es sonst noch so gibt, gar nicht aufgetan haben. Jabber oder eben XMPP, das grundlegende Protokoll davon. Rico, du warst ja auch live mit dabei, zumindest im Chat, glaube ich, oder? Ja. Ja, gut. Natürlich. Ja, vielleicht auch so eine kleine Frage irgendwie mal an die Hörer, oder passt das nicht? Nutzen die noch WhatsApp und solche Geschichten? Passt das hier nicht rein? Schneiden. Ich bin ruhig. Frag die Hörer. Natürlich, warum passt das nicht rein? Ich weiß nicht. Klar. Ja, eben, also das Aufgeschrei war ja riesig, zumindest von den Medien. Was ich aber so sehe, hat sich nicht wirklich viel geändert. Ich nutze ja WhatsApp und wie heißen die anderen? Transformer? Nee, wir sind nach Freemount. Freemount, das Zeugs. Genau, ich nutze es aus einem Grund, dass wenn mich da jemand kontaktiert, den zu schreiben, dass es mich per SMS auf dem Apple-Gerät natürlich auch per iMessage und per E-Mail zu erreichen gibt. Und im schlimmsten Fall noch per I.O., was ich noch sehr intensiv nutze. Aber sonst bin ich, ja, eben die traditionellen alten Wege. Weil ich kann da nicht jeden Kanal bedienen. Das ist einfach zu mühsam. Habt ihr da so Erfahrungen gemacht? Habt ihr da gewechselt, oder? Ich bin da sehr konservativ, was Wechseln angeht. Ich benutze schon länger Jabber, ansonsten Twitter, und ganz traditionell natürlich noch eine E-Mail. Ne? Dann vielleicht eine Folge für dich. Hast du sie schon gehört? Hörst du? Ich habe sie noch nicht gehört, ne. Ja. Wenn du rauskommst, vielleicht ist auch etwas für dich dabei. Ich muss sagen, ich habe WhatsApp noch nie genutzt. Also, so das mit den Elefanten, gell? Elefant ist ja. Evernote, glaube ich. WhatsApp ist ein Messenger. So. Ach, das Ding, genau. Ja. Okay. Also er hat es wirklich noch nicht genutzt. Das ist genau das, was damals Facebook aufgekauft hat, eben vor längerer Zeit. Ah, okay. Da kam ja dann der Aufschrei, vorher ja nicht mit den ganzen Sicherheitslücken. Aber ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Highlight über. Rico. Ja, ich habe ein spezielles Highlight. Ich habe dem Titel gegeben, Ron spricht mit dem Gott von Quick Quack und Hemet. Das wird den wenigsten etwas sagen, hat mir bis heute Morgen auch noch nichts gesagt. Aber Ron R. hat da ein Interview gemacht mit dem Thomas Zeug. Thomas Zeug ist der Macher eines Hörspiel, seiner Hörspielfolge. Gibt's 7 kurze Folgen von dem Ganzen, von die Adak, die Figuren da drin nennen sich eben Quick Grab und Hemat. Das sind 2 außerirdische Aliens. Eine Sci-Fi-Serie. Richtig. 2 Aliens, die auf die Erde kommen. Und mal abgesehen, dass die 2 Aliens einen bayerischen Akzent haben und da sehr witzig mit der ganzen Welt umgehen und Probleme haben, und der einzige Grund, wieso sie überhaupt auf die Erde gekommen sind, ist, weil sie vergessen haben aufzutanken und jetzt auf die Erde kommen müssen, um zwischenzutanken, dass sie überhaupt wieder weiterkommen. Ja, ihr seht schon, es ist jetzt keine tiefschürfende Sci-Fi-Geschichte, sondern man lacht sich schief dabei. Ich habe kurzerhand heute Morgen mal alle 7 Folgen durchgehört. Sie sind nicht sehr lang, das geht relativ kurz. Und habe gelacht wie verrückt, so dass mein Mann kam und nachschaute, was mit mir los ist, und nur den Kopf geschüttelt hat, was ich da so mache. Ist wirklich sehr spannend anzuhören und sehr lustig. Und das Spezielle eigentlich daran ist, Thomas Zeug hat jetzt, ist damit nicht aufgehört mit den 7 Folgen, sondern hat mal kurz einen Film gemacht. Das Ganze animiert und das Ganze sogar in 3D. Ihr findet auf der Seite die ganzen Links, und in den nächsten Tagen sollte die CD respektive die DVD auf den Markt kommen. In diversen Münchner Cinemas wird dieser Film bereits gezeigt. Also für alle, die in der Nähe sind, unbedingt schaut da mal rein. Und das nächste, was jetzt passiert, er macht gleich eine Fernsehserie daraus. Und auf der Webpage etc. könnt ihr das nachschauen, wo das passiert. Könnt ihr die Hörspielfolge, die ist natürlich gratis, die könnt ihr anschauen. Ich finde, das Ganze hat absoluten Kultcharakter. Bin mir aber nicht sicher, ob es nicht eh schon Kult ist und ich es einfach verpasst habe. Jeder, der es nicht kennt, unbedingt ist ein Muss. Macht er das alleine, diese Filmgeschichte? Das sieht aufwendig aus. Ja, also alleine. Es ist ein Independent Movie. Also das heißt, die ganzen Sprecher etc. pp., die müssen, das muss alles gratis sein. Und er ist Trickfilmtechniker, es ist nicht sein erster Film. Er hat das auch schon mal gemacht. Also er kennt sich da sehr gut aus. Er ist Mediadesigner und produziert das Größte eigentlich selbst. Aber er hat schon Unterstützung. Es gibt so ein Making-of-Seite, wo es über die verschiedensten, wie das gemacht wird, wie die Sprecher sind, was da alles dazugehört, was auch an Außenaufnahmen, also es hat auch Live-Aufnahmen dabei, also Real-Life-Aufnahmen dabei, wie das gemacht wurde etc. Also ist sehr ausführlich, wird das dargestellt. Gut, also ich habe jetzt erst einen Teaser gesehen und schaut schon. Ja, werde ich mir den Kanal gleich abonnieren und mir anschauen. Ja, unbedingt. Gespannt. Das mache ich auch, hört sich spannend an. Definitiv. Cool, was du da wieder ausgegraben hast, Rico. Nicht ich, sondern Ron. Auch Ron, er darf man wieder anhören, weil der bringt ja ganz spannende Geschichten. Definitiv. Dann frage ich ganz scheu in die Runde, MC und Roland, Entschuldigung, habt ihr noch ein Highlight? Ich kann eins anbieten, ja. Dann bring es. Ich habe letztens auf bitlove.org, habe ich mal wieder wild rumgeklickt und mich durch die Kategorien gewälzt. Und dann sprang mir Faldrians Feierabend richtig entgegen. Ich dachte mir, das könnte ein gemütlicher Podcast sein, um nach der Arbeit eben am Feierabend noch ein bisschen Podcast zu hören. Gemütlich war er auch. Das ist halt ein Podcast, der sich hauptsächlich um Musik dreht. Diese Creative Commons quasi als Lizenz verwendet. Und entsprechend kann man da bis zu mehreren Stunden lang immer schön Musik hören mit Infos zu den Interpreten, quer durch sämtliche Genres, also von Metal bis Reggae über Ska ist da echt alles mit dabei. Fand ich sehr schön. Das ist eine andere Art, Musik zu hören, abseits vom Mainstream, wie ich finde, großes Kino. Ist aber nicht der Faldrian vom InSirio Podcast? Weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, niegelnagelneu für mich. Ich habe da nicht viel Hintergrundinfos zu. Ja. Eben über Google habe ich auch nicht viel mehr als den Podcast.de-Eintrag gefunden. Es ist ein Unterprojekt von theradio.cc. Das sagt mir auch nichts, ja. Gut, besten Dank für den Tipp auf jeden Fall. Dann MC? Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Nein, ich habe leider nichts. Dann haben wir ja wieder etwas zum Blamen und zum Motzen und so weiter und so fort. Also genau. Alle, die nicht wissen, was sie in die Kommentare schreiben wollten, jetzt wissen sie es. Thorsten. Ihr könnt den MC schön grüßen. Genau. Dann würde ich sagen, schließen wir doch unseren Podcast langsam ab. Oder ist irgendwas noch Breaking News-mäßiges aufgetaucht? Nee, nichts, was nicht zuerst überprüft werden muss. Sonst setze ich mich wieder in die Nesseln. Sonst kommen wieder Tipps an den... Genau. Das wollen wir natürlich nicht. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei meinen Mitpodcastern. Besten Dank, Bob. Ja, ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich beim MC fürs Mitpodcasten. Ja, danke, dass ich nochmal kurz vorbeischauen durfte. Immer wieder gerne. Ich bedanke mich beim Roland. Ich danke auch. War mal wieder schön zu podcasten. Und ich bedanke mich beim Rico für seine Riesenvielfalt an Themen, was du uns mitgebracht hast heute. Vielen Dank bei dir für die Moderation und das Durchführen oder das Führen durch die einzelnen Themen durch. Und ich bedanke mich natürlich bei den Hörern, die sich bis jetzt durchgehalten haben und wünsche allen weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Und kommentieren. In dem Sinne, tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Von PodUnion, die Podcast-Community.